Es war einmal... Ein Prinz. Nein, kein Prinz. Keine Prinzessin, kein König, auch kein Kaiser. Es war einmal ein Frosch. Ein Frosch? Ein Frosch. Verstehe. Erzähl weiter. Ein großer, grasgrün glänzender Frosch. Ein vergnügter Bursche. Einer, der weite, kühne Sprünge liebte. Er wohnte am Teich. Unter der großen alten Trauerweide, deren Wurzeln bis ins Wasser ragten, hatte er es sich behaglich gemacht. Wie behaglich? Ein bequemes Plüschsofa, ein kuscheliger Ohrensessel, ein Kachelofen, ein runder Tisch, stets sauber gescheuert, ein Eckschrank mit bunt bemalten Tassen, Gläsern und allerlei Flaschen. Kurzum, ein Raum wie geschaffen für lange, gemütliche Winterabende. Aha, wie bei Janosch. So ungefähr. Und weiter, ich meine, was machte der Frosch so? Frosch liebte den kleinen Plausch mit guten Freunden. Er liebte das Kartenspiel, das Feiern, die Feste, Tanz, Musik, Stimmung. Einen Tango konnte der aufs Parkett legen. Großartig. Tango? Nun ja, man war ein wenig altmodisch unten am Teich, aber nur was die Musik betraf. Sonst war man auf dem Laufenden. Besonders Frosch. Er las mehrere Tageszeitungen, machte sich so seine Gedanken über das Hier und Heute, führte lange und hitzige Streitgespräche mit Unke, einer weitläufigen Verwandten, die nach Unkenart alles, aber auch alles zappenduster sah. Was ist zappenduster? Ganz dunkel, schwarz. Unke sah also immer nur schwarz, erwartete grundsätzlich das Schlechteste. Frosch dagegen war ein geselliges Tier, aber er liebte es auch, allein zu sein. An milden Sommerabenden lag er gern auf einem Seerosenblatt, lauschte dem Wind, dem leis murmelnden Wasser, genoss den Duft der letzten Sommerblüte, sah hinauf in den hohen, klaren Nachthimmel und träumte von diesem und jenem. Ist natürlich ein verwunschener Prinz. Wusste ich gleich. Ein was? Ein verwunschener Prinz. Was sonst? Bist du sicher? Ganz sicher. Weiß Frosch das? Jeder Prinz weiß, dass er ein Prinz ist, auch wenn er ein Frosch ist. Bislang wusste er es noch nicht. Dann bringe es ihm bei. Und möglichst schonend. So wie ich Frosch kenne. Wieso? Der wird sich doch freuen. Warten wir es ab. Auf jeden Fall war es ein ungewöhnlich schöner Sommerabend, als Frosch erfuhr, dass er ein verwunschener Prinz ist. Wie erfuhr er es? Irgendeine Mücke oder Biene soll das Gerücht in die Welt gesetzt haben. Man weiß nur, es war ein fliegendes Tier. Blitzschnell ging es von Mund zu Mund, von Mücke zu Mücke, von Fliege zu Fliege, von Biene zu Biene, von Libelle zu Libelle, von Schmetterling zu Schmetterling, von Käfer zu Käfer. Wissen Sie schon das Neueste? Haben Sie schon gehört, was wir nicht sagen? Ein Prinz? Unser Frosch? Ach nein, aber auch nein. So wisperte und raunte, summte und brummte es rund um den Teich. Mitten auf dem Teich saß Frosch auf seinem Seerosenblatt. Wusste von nichts. Spürte, dass etwas in der Luft lag. Merkte, dass das fliegende Getier ihm anders als sonst begegnete, mit Achtung. Respekt, mit Bewunderung und fühlte sich unwohl, schauderhaft unwohl. Es ist doch nett, bewundert zu werden. Aber man muss doch wissen, warum. Stimmt. Frosch fühlte sich so unbehaglich, dass er mit einem eleganten Kopfsprung, versteht sich, ins Wasser sprang, zum Ufer kraulte und nachdenklich, sehr nachdenklich nach Hause wanderte. Da entdeckte er Spinne, die emsig damit beschäftigt war, zwischen Stamm und Ast der Trauerweide eines ihrer Kunstwerke herzustellen. In unmittelbarer Nähe seines Hauses ein Fliegennetz aufzuspannen. Also Frosch fand das gelinde gesagt rücksichtslos. Aber er schluckte seinen kleinen Ärger hinunter und sagte höflich, »Hallo, Spinne!« »Hallo, Frosch«, erwiderte Spinne und fuhr, ohne ihre Arbeit auch nur eine Sekunde zu unterbrechen, fort, »Ich höre, du bist ein verwunschener Prinz.« Und während sie sorgsam Faden an Faden knüpfte, meinte sie, allerdings wundert es mich, dass Prinzen Fliegen fangen. Für Leute königlichen Geblüts ist das eine reichlich unpassende Ernährung. Ich finde, da hat sie recht. Na, soll er vielleicht Kalbsbraten essen mit Spargelspitzen? Ein Frosch ist ein Frosch, auch wenn er ein verwunschener Prinz ist. Schon gut, erzähl weiter. Frosch saß da wie vom Donner gerührt. Den Mund sperrangelweit offen, die Glubschaugen weit aufgerissen. Ich bin was? Japste er. Die Spinne warf einen kurzen, erstaunten Blick auf Frosch und sagte, ach, du bist noch nicht im Bilde. Interessant. Es ist das Tagesgespräch. Aber ich bin doch kein Prinz, röchelte Frosch. Ich bin ein Frosch. Frosch bin ich. Wenn alle sagen, dass du ein Prinz bist, dann wird schon etwas Wahres daran sein, erwiderte ungerührt die Spinne und zog einen langen, zarten Faden zwischen Stamm und Ast. Ich bin kein Prinz, ich will kein Prinz sein, schrie Frosch und fuchtelte wild mit seinen Vorderbeinen in der Luft herum. Das begreife ich nicht. Ich hab's geahnt. Warum will er kein Prinz sein? Prinzen sind doof, brüllte Frosch. Ich kann Prinzen nicht ausstehen, ich will kein Prinz sein. Er machte einen solchen Lärm, dass Unke herbeieilte. Sie betrachtete Frosch ein Weilchen, schüttelte tadelnd den Kopf, holte tief Luft und hielt eine ihrer berühmten kleinen Ansprachen. Oh, du leichtfüßiges, leichtlebiges, du leichtsinniges Geschöpf, bist du total übergeschnappt? Was tobst du, schreist du? Was wehrst du dich gegen dein Schicksal? Fasse dich, sieh der Wahrheit in die Pupille und rechne stets mit dem Schlimmsten. Und sie endete düster, meist kommt es schlimmer. Diese Worte konnten Frosch nicht ermutigen. Er brach in lautes Schluchzen aus und vermochte nur noch ein Prinz, bloß das nicht, hervorzustoßen. Oh Mann, das hält man ja im Kopf nicht aus. Genau, das meinten die Tiere auch, die sich inzwischen um Frosch versammelt hatten. Was für Tiere? Grashüpfer und Schnecke, Eichhörnchen und Maulwurf, Igel und Eule, Dachs und Ente, einige Haselmäuse, Ameisen, viele Ameisen. Kurz, es herrschte ein reges Gedrängel und Geschubse um den haltlos weinenden Frosch. Armer Kerl, war zu hören, und es bricht einem ja das Herz. Und hat denn niemand ein Taschentuch für Frosch? Und das Wildschwein grunzte... Ein Wildschwein? Ja, ein Wildschwein. Es grunzte... Es ist ganz wurscht, was man isst. Man muss es nur wissen. Sehr richtig, lobte Eule. Was das Wildschwein mit einigem Stolz erfüllte, denn Eule galt als ungewöhnlich gelehrt und weise. Vielleicht, schlug der praktische Dachs vor, vielleicht hilft ein kleiner, kräftigender Schluck. Aber nein, nichts half. Nicht das Taschentuch, nicht der kleine, kräftigende Schluck und auch nicht all das Mitleid. Frosch lag ausgestreckt auf dem Boden, den Kopf unter seinen Vorderbeinen vergraben und zitterte vor Schluchzen. Hör auf, das ist ja schrecklich. Ich muss dich daran erinnern, dass der verwunschene Prinz dein Einfall war. Ich konnte doch nicht wissen, dass Frosch Prinzen so doof findet. Tja, wir sind da in eine vertrackte Geschichte hineingeraten. Sie gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Du musst Frosch heraushelfen. Aber wie? Wie ist dem armen Kerl bloß zu helfen? Schnatterte, quiekte, prustete, näselte und krächzte es um Frosch herum. Wir müssen etwas tun, etwas unternehmen. Die Ärmel aufgerollt und angepackt, posaunte der Maulwurf. Die Tiere waren begeistert. In das Allgemeine, hört, hört und bravo, bravissimo. Und so ist's recht. Und ein gescheiter Kerl, unser Maulwurf, erklang es düster von Unke. Oh, ihr ahnungslosen Wesen. Was kommen muss, kommt unabwendbar. Diese Worte riefen heftigen Widerspruch hervor. Unglaublich, immer diese Unkerei nimmt einem allen Schwung. Unke ließ den Kopf sinken und verfiel in eine tiefe Traurigkeit. In dieser Aufregung, verkündete Eule, halte ich für unangebracht. Unke ist Unke und Unken sind schwermütige Tiere, wir wissen das. Zudem, fuhr Eule fort, schadet Aufregung. Ich sage nur eines. Denken tut Not. Wir sollten alle eine Weile nachdenken. Natürlich nur die, die auch Verstand haben, spottete der Fuchs. Einige kleine Tiere sahen betrübt zu Boden. Nur der Regenwurm empörte sich. Meinst du vielleicht mich? Rief er. Ich habe schließlich auch einen Kopf. Jawohl, auch wenn einige dämliche Tiere ihn nicht von einem Schwanz unterscheiden können. Ganz ohne Zweifel hast du einen Kopf, beruhigte Eule das aufgebrachte Tier. Sie sah den Fuchs streng an und sagte, die Größe eines Tieres sagt nichts über die Größe seines Verstandes. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Denken wir lieber. Ich bitte um Ruhe. Es wurde still am Teich. Sehr still. So unerträglich still, dass einige Tiere nervös mit den Pfoten zu scharren begannen. Da ließ sich zur allgemeinen Erleichterung ein dünnes Stimmchen vernehmen. Vielleicht kann ich behilflich sein. Es war Kaninchen, das Kleine mit den relativ langen Löffelohren. Es stand da, zerknautschte seine Baskenmütze in den Vorderpfoten und hatte rote Ohren. Vor Verlegenheit. Hoho, sieh einer diesen falschen Hasen an, dröhnte der Fuchs und schlug sich vor Vergnügen auf die Oberschenkel. So ein Naseweiß, geh spielen, Kleiner. Und das Wildschwein setzte sich auf sein Hinterteil und hielt sich den Bauch vor Lachen. Ich stelle fest, zischte Eule und warf strafende Blicke um sich. Ich stelle fest, dass Fuchs und Wildschwein sich ungehörig benehmen. Sprich weiter, Kaninchen. Lass dich von diesen Rüpeln nicht stören. Fuchs und Wildschwein verstummten. Kaninchen schluckte zweimal, dann lispelte es. Es lispelte aus Schüchternheit. Es ist nämlich so. Früher war ich in einem Zylinder zu Hause. Wo war es zu Hause? Ich fürchte, sagte Eule, das musst du näher erklären. Ich bin das Kaninchen, das aus dem Zylinder gezaubert wurde. Von einem Zauberer, sagte Kaninchen sehr schüchtern, aber mit leisem Stolz. Jetzt ist er in Pension, der Zauberer, und ich lebe hier, wo es viel bequemer ist als in einem Zylinder. Ja, Kaninchen hatte jetzt knallrote Ohren. Jeden Montag besuche ich ihn, den Zauberer, stotterte es tapfer weiter. Wir trinken Tee und plaudern über alte Zeiten. Da könnte ich ihn fragen, weil er weiß Bescheid über Prinzen und so. Bestimmt, versicherte Kaninchen mit erlöschender Stimme. Ein Zauberer? Gut, Opa, jetzt kommt Schwung in die Sache. Pustekuchen. Wieso Pustekuchen? Weil der Frosch wie am Spieß schrie. Nein, kein Zauberer, nein! Frosch war außer sich. Frosch, alter Freund, sagte besänftigend die Eule, beruhige dich. Was ist los mit dir? Sprich dich aus. Was hast du gegen Zauberer? Das möchte ich auch mal wissen. Das fragst du noch? Schrie Frosch. Zauberer verwandeln Frösche in Prinzen. Und dann müssen sie Prinzen bleiben, bis sie erlöst werden. Und wer wird schon erlöst? Und mit ein paar gewaltigen Sprüngen verschwand Frosch in seinem Haus, schlug die Tür hinter sich zu und verriegelte sie von innen. Ich finde, der spinnt, doofer Frosch. Armer Frosch, sagte Eule mitleidig und warmherzig. Es sind die Nerven. Er ist ein richtiges Nervenbündel. Eine Tasse warme Milch, das ist es, was er braucht. Milch? Einige Freunde klopften an Froschs Tür und redeten ihm gut zu. Komm, sei kein Frosch und mach auf. Kein Zauberer, weit und breit Ehrenwort, Frosch. Und wie wär's mit einer Runde Skat, Kumpel? Aber Frosch antwortete nicht einmal. Kaninchen war geknickt, niedergeschmettert, todunglücklich. Der Zauberer tut sowas nicht, weinte es. Er ist ein anständiger Zauberer, wirklich, das ist er. Schon gut, Kaninchen, tröstete Eule das verzweifelte Tier. Ich weiß nicht, wer schuld ist an dieser idiotischen Geschichte. Mir fehlt da noch der Durchblick. Fest steht, du bist es nicht. Ich auch nicht. Das hat auch keiner gesagt. Aber was soll man denn tun? Tja, was tun? Das fragte auch der tatendurstige Maulwurf. Aber Eule erwiderte, jetzt heißt es ruhig Blut bewahren und warten. Sie ließ sich auf einem Ast der Trauerweide nieder, wappnete sich mit Geduld und beschloss, über Frosch zu wachen. Sie wartete einen Tag, zwei Tage, nichts rührte sich. Am Teich herrschte Verwirrung, Unruhe und Sorge. Dann endlich erschien Frosch. Aber war das wirklich Frosch? Ungewaschen, ungekämmt und abgemagert. Ränder unter den Augen. Matt, keine Kraft mehr in den Beinen zum großen Sprung. Er schlich zum Teich, setzte sich auf einen Stein, starrte finster vor sich hin. Ein Bild des Jammers. Die Tiere versuchten, Frosch aufzuheitern. Aber kein fröhliches Zuwinken, kein Hallo, Frosch, kein verschmitztes Augenblinzeln, kein auf die Schulter klopfen, kein herzliches Umfoten, nichts holte Frosch aus seiner Einsamkeit, aus seiner Angst vor dem Zauberer, aus seiner Angst, ein verwunschener Prinz zu sein. Es gab keinen kleinen Plausch mehr, kein Kartenspiel, keine Feste. Grau und trüb war die Stimmung am Teich. Aber Opa, du kannst die Geschichte doch nicht so aufhören lassen. Nein, aber wie soll ich aus ihr herauskommen? Ist doch ganz klar, Frosch muss erlöst werden, anders geht es nicht. Aber Frosch will doch Frosch bleiben. Aber so ist es doch auch kein Leben. Stimmt. Du meinst also, wir brauchen jetzt eine Prinzessin, die Frosch erlöst, indem sie ihn an die Wand knallt oder ihm einen Kuss gibt? Ja. Muss es denn unbedingt eine Prinzessin sein? Ich meine, könnte es nicht auch ein ganz normales Mädchen sein? Ich meine, weil es heute so viele Prinzessinnen ja gar nicht mehr gibt. Na gut, es kann auch ein Mädchen sein. Gut. Dann sehe ich eine leise Möglichkeit. Erzähl schon. Wir müssen unserer Geschichte eine andere hinzufügen. Wenn die beiden Geschichten einander begegnen, vielleicht... Ja, es könnte klappen. Sei nicht so umständlich, Opa. Fang an. Also, es war einmal ein Mädchen. Das wohnte in einer großen Stadt, in einem Hochhaus. Ich glaube, im 7. Stock, rechter Flur. Ja. Wie heißt das Mädchen? Oh, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es gescheit war, hübsch, witzig, kurz und gut ein rundum famoses Mädchen. Es hatte nur einen Tick. Einen, der unserer Geschichte allerdings sehr zugute kommt. Was für einen Tick? Den Prinzentick. Sie vermutete überall und in jedem einen Prinzen. Für sie war es ganz ausgeschlossen, dass ein Frosch kein verwunschener Prinz war. Aha. Glücklicherweise hatten auch ihre Eltern einen kleinen Tick, den Frische-Luft-Tick. Wenn es also am Sonntag nicht regnete oder in der Sportschau nicht etwas ganz Besonderes lief, dann ging es hinaus ins Grüne. Kaum war man im Wald, hieß es, nun atme mal tief durch. Frische Luft ist ja so gesund. Und was es dergleichen mehr gibt, naja, das kennt man. Und ab. Um dieser frischen Luftarie zu entgehen, trödelte das Mädchen meist meilenweit hinterher. Oder es lief meilenweit vorweg, je nachdem. Und so geschah es, dass sie an einem schönen Sommersonnensonntag zum Teich von unserem verwunschenen Frosch gelangte. Sie setzte sich unter die Trauerweide, blinzelte über das glitzernde Wasser, fand Teich, Baum und Blumen, fand das alles sehr schön, trotz der vielen frischen Luft. Und da sah sie, direkt vor sich, hockend auf einem Seerosenblatt, Frosch. Und jetzt rettet sie ihn. Richtig. Frosch aber ahnte davon noch nichts. Er sah nicht nach rechts, sah nicht nach links, war ganz versunken in sich und seinen Weltschmerz. Das Mädchen streckte den Arm aus, nahm ihn schnell, aber sehr behutsam in die Hand und drückte ihm, hast du nicht gesehen, einen Kuss auf die Nasenspitze. Frosch schloss die Augen und war auf alles gefasst, auf alles. Aber es geschah nichts, gar nichts. Nanu, sagte das Mädchen und betrachtete Frosch aufmerksam, du bist also kein Prinz, seltsam. In der Regel, weißt du, sind Frösche verwunschene Prinzen, aber du bist eine Ausnahme. Macht nichts, hübsch bist du trotzdem. Und mit diesen Worten setzte sie ihn vorsichtig auf das Seerosenblatt zurück. Frosch blieb wie erstarrt sitzen, schnappte nach Luft und dann begann es in seinem Kopfe zu arbeiten. Während das Mädchen, nicht traurig, nur ein klein wenig enttäuscht, durch den Wald zurückschlenderte, hockte Frosch auf seiner Seerose und sagte sich immer und immer wieder, ich bin kein Prinz, ich bin ein Frosch, ich bin nämlich eine Ausnahme und war glücklich, wohl der glücklichste Frosch auf der ganzen Welt. Noch am selben Abend gab er ein rauschendes Fest. Eines, das in die Geschichte des Teiches eingehen sollte. Die leckersten Köstlichkeiten wurden aufgetafelt. Der Wein floss in Strömen. Es wurde geschmaust und getrunken, gelacht und getanzt. Und inmitten des wilden Trubels saß Unke, bekümmert wie immer. »Oh, Frosch«, seufzte sie, »was bist du doch für ein sprunghaftes Geschöpf!« Doch Frosch war nicht zu bremsen. »Die Tassen hoch«, krähte er, »Stimmung, Ausgelassenheit, Musik!« Oh, er konnte Tango tanzen, unser Frosch, zum Niederknien. Die Tiere feierten und lärmten die ganze Nacht, bis der Mond und die Sterne fahl wurden am Himmel und die Sonne ihre ersten Strahlen auf den kleinen Teich schickte. Na, was sagst du nun zu der Geschichte? Nicht übel, aber die Geschichte hat einen Fehler. So? Ja, weil Frosch ist doch ein Prinz. Ist Frosch keine Ausnahme? Nein, das haben doch alle gesagt. Oder haben die Bienen und Mücken gelogen? Ach, verflixt. Das kommt davon, weil du was gegen Prinzen hast, Opa. Da könntest du recht haben. Und wie geht die Geschichte deiner Meinung nach zu Ende? Ganz einfach. Das Mädchen gab Frosch einen Kuss und schwupps stand da ein Prinz. Er sah das... Halt! Dann hätte Frosch doch wissen müssen, dass er ein verwunschener Prinz ist. Er sah das Mädchen freundlich an und sagte, ich war so lange verzaubert, dass ich schon dachte, ich sei ein Frosch. Ich danke dir. Verstehe. Nicht ungeschickt eingefädelt. Wirklich nicht schlecht. Und wie geht die Geschichte aus? Nee, der Prinz nahm das Mädchen an die Hand und brachte es auf sein Königsschloss. Und nachdem er alle gefährlichen Drachen und Riesen besiegt hatte... Aha. Ich habe mich immer gewundert, wo all die Drachen und Riesen geblieben sind. Der Bursche ist also schuld daran. Ja, und nachdem er alle Feinde besiegt hatte, heirateten sie und lebten glücklich und in Frieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und für die alten Freunde am Teich, für die Eule, den Maulwurf, die Spinne, das Kaninchen und all die anderen Tiere gab es ein tolles Fest. Mit Musik und Stimmung und einem super Kopfsprung. Mit was? Ja, den hat er doch gelernt. Wer? Der Prinz, als er noch ein Frosch war.